Ich habe schon verlauten lassen, dass ich an diesem Samstag über meine Tudong-Wanderschaft durch den Frankenwald und das Thüringer Schiefergebirge was erzählen will. Aber ich will jetzt nicht nur einfach Schwänke von der Wanderschaft erzählen, sondern es ist auch ein richtiger Dhamma-Vortrag. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Ego Pavivege Anapiramanto Cittassa Nimittang Kahesatiti Netang Thanang Vichatiti. Übersetzung kommt später. Der Titel des Vortrags ist Mission Impossible? Fragezeichen. Ich habe die Idee dazu, also das so mit dem Fragezeichen zu versehen, nicht irgendwo geklaut, aber ich muss zugeben, ich war nicht der Erste, der die Idee hatte. Ich habe inzwischen festgestellt, dass ein Pfarrer aus den USA für irgendein Projekt, ich weiß nicht welches, auch diesen Titel verwendet hat, Mission Impossible, Fragezeichen. Also kennt vielleicht den Film mit Tom Cruise, oder gibt es mehrere Teile inzwischen, wo der also Dinge tut, die anscheinend unmöglich sind. In beiden Fällen, also bei dem amerikanischen Pfarrer und hier, ist das Gleiche, dass es sich um einen spirituellen Kontext handelt, in dem anscheinend das weltlich Mögliche überschritten wird, daher das Fragezeichen. Natürlich auch in dem Film gelingt dem Helden alles, was vorher als unmöglich galt, aber Relativität der Aussage, was möglich ist oder was unmöglich ist, soll das ausdrücken. Beispiele, die unser Leben als Mönche oder ja, spirituelle Suchenden betreffen, die zeigen, wie relativ der Begriff möglich oder unmöglich ist. Vor nicht allzu langer Zeit, ist noch nicht viele Jahre her, da wurde es allgemein als unmöglich angesehen, überhaupt so rumzulaufen in Deutschland mit einer Robe an. Und vor etwa 20, 25 Jahren weiß ich, dass da Bhikkhus in Europa unterwegs waren, die sich dann so einen Mantel drüber gezogen haben, über ihre Robe, um nicht irgendwie aufzufallen oder die Robe ganz ausgezogen haben, ist noch nicht so lange her, dann in Laienkleidung rumgelaufen sind. Also dieses Unmöglich hat also auch schon nicht mal mehr das Fragezeichen, sondern es ist gelöscht worden. Oder dann, als wir hierher kamen, wurde diskutiert, ob das überhaupt möglich ist, dass Mönche im Westen ihre Ordensregeln einhalten, also dass sie sich nicht ihr Abendessen selber machen und den Rasen nicht selber mähen und da ohne Geld hier leben, ist wohl auch als unmöglich angesehen. Dass es möglich ist, liegt nicht daran, dass wir so besonders tolle Bhikkhus sind, sondern dass viele Faktoren zusammenkommen, letztendlich ja auch das Umfeld, die Unterstützergemeinde, die es uns ermöglicht, unsere Ordensregeln zu leben. Der Konflikt mit den Leuten, die denken, dass es unmöglich ist oder dachten, es sei unmöglich, ist natürlich auch, sollte man auch erwähnen, dass wir uns nicht nur beliebt machen dadurch, dass wir zeigen, dass gewisse Dinge möglich sind. Denn Dinge als unmöglich anzunehmen, ist ja unter Umständen auch bequemer. Das Unmögliche versuchen, es möglich zu machen, kann ja unter Umständen schwieriger sein. Das Leben als Samana zu führen in Deutschland, als Bhikkhu. Ein weiteres Fragezeichen, ob sowas überhaupt möglich ist. Denn ja, im Westen ist oft so, dass Ordinierte eben nicht als Samanas angesehen werden. Was ist ein Samana? Zur Zeit des Buddha wurden spirituell Suchende, spirituell Praktizierende, gab es einen Doppelbegriff, gab es zwei verschiedene Arten. Das Wort Samana, Brahmana, also Samanas und Brahmanen könnte man sagen, oder spirituell suchende, kontemplative, die so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stehen, und Priester. Normalerweise wurde es früher im Westen so angesehen, dass ja, Ordinierte, die jetzt keinen richtigen Job haben, die da irgendwie kein richtiges Anstellungsverhältnis haben, da irgendwas bieten müssen. Das ist das Priesteramt, um eine Existenzberechtigung im Westen zu haben. Vorträge geben, Bücher schreiben, Pilgerreisen veranstalten. Das tun wir natürlich auch, aber das ist eigentlich der Brahmanenanteil. Aber ich denke, alle drei hier anwesenden Mönche, wobei ich will jetzt nicht das anderen da so unterschieben, aber in unserem Kloster ist doch die kontemplative Seite, für die ja, sich kein gesellschaftlicher Nutzen so auf den ersten Blick vorweisen lässt. Die Existenzberechtigung eines Meditierenden, eines Menschen, der an seinen inneren Trübungen arbeitet, doch sollte, ich denke, hat hier doch das Übergewicht. Zur Zeit des Buddha waren die Mönche, die Bhikkhus, wohl überwiegend Samanas. Der Buddha selber hat ja auch den Ehrennamen der große Samana, Mahasamana. Das Wort Samana hat was mit innerem Frieden zu tun. Ich weiß jetzt die genaue Etymologie nicht, aber ich glaube auch Lumbalium, der Nachfolger von Ajahn Chah, übersetzt es als jemand, der im inneren Frieden in sich trägt. Ein friedvoller Mensch ist ein Samana. Samanas gab es nicht nur im Orden des Buddha zu seiner Zeit, und nicht alle Mönche im Orden des Buddha sind Samanas. Also das möchte ich mal vorausschicken, um das ein bisschen zu klären, worüber ich jetzt sprechen will. Also ein Samana ist einer, der seine Existenzberechtigung, seine Definition seiner Existenz, seine Rolle, sein Selbstverständnis nicht daraus bezieht, irgendwie ein Dharma-Professional zu sein. Nun mag es vielleicht leicht sein, ein Samana zu sein in einem behüteten Umfeld wie diesem Kloster, aber dann eben der nächste Schritt war, mal zu sehen, wie es funktioniert, ohne Geld, ohne Vorräte, durch den Frankenwald und dann rüber nach Thüringen zu laufen. Und wie ihr seht, auch das war möglich. Ich habe also nur 1 Kilo abgenommen. Und das lag wohl mehr daran, an dem Kalorienverbrauch, nicht so sehr daran, was ich an Kalorien zu bekommen habe. Also, das waren jetzt lauter Beispiele dafür, dass möglich und unmöglich doch sehr relative Dinge sind. Aber in den Lehrreden finden wir auch möglich und unmöglich als absolute Begriffe, als kategorische Aussagen. Und es ist die Domäne eines Buddha, die besondere Fähigkeit von allen Buddhas, genau zu wissen in jeder Hinsicht, was möglich und was unmöglich ist. Aus der Majjhima Nummer 12. Sariputta, der Tathagata, das ist also der Buddha, so hat er sich selber bezeichnet, hat diese 10 Kräfte eines Tathagata. Das bedeutet, er ist nicht der Einzige. Also das ist eine Eigenschaft, die alle Buddhas haben durch die Zeiten. Und weil er diese 10 Kräfte besitzt, beansprucht er den Platz als Herdenführer, lässt seinen Löwenruf in den Versammlungen ertönen und setzt das Rad des Brahma, also der Lehre, in Bewegung. Und die erste dieser 10 Kräfte ist: Da versteht der Tathagata der Wirklichkeit entsprechend das Mögliche als möglich und das Unmögliche als unmöglich. Und das ist eine Kraft eines Tathagata, die der Tathagata hat. Kraft derer er den Platz als Anführer der Herde beansprucht, seinen Löwenruf in den Versammlungen ertönen lässt und das Rad des Brahma in Bewegung setzt. Wir finden in den Suttas Aussagen, die belegen oder darauf hinweisen, dass auch andere Menschen, also nicht nur Buddhas, in gewissen Bereichen wissen, was möglich und was unmöglich ist. Und zwar immer dann, wenn es, wird es in den Lehrreden genannt, wenn es um Dinge geht, die mit richtiger Ansicht oder dem Fehlen von richtiger Ansicht zu tun haben. Und da wissen diejenigen, die diese richtige Ansicht besitzen, also ab Stromeintritt, ab der ersten Stufe der Verwirklichung in Richtung voller Befreiung, die wissen, was in diesen Teilbereichen möglich und unmöglich ist. Ananda, da versteht ein Bhikkhu, ein Mönch, es ist unmöglich, es kann nicht geschehen, dass eine Person, die richtige Ansicht besitzt, irgendeine Gestaltung als unvergänglich betrachten könnte. Eine solche Möglichkeit besteht nicht. Und er versteht, es ist möglich, dass ein Weltling irgendeine Gestaltung als unvergänglich betrachten könnte, also jemand, der diese richtige Ansicht noch nicht hat. Eine solche Möglichkeit besteht. Es ist unmöglich, es kann nicht geschehen, dass eine Person, die richtige Ansicht besitzt, irgendeine Gestaltung als erfreulich betrachten könnte oder irgendein Ding als selbst betrachten könnte. Aber der Weltling, der hat diese Möglichkeit. Diese nicht relativen kategorischen Aussagen über möglich und unmöglich, wenn wir genauer hinschauen, die lassen sich zurückführen auf die Lehraussagen, die der Buddha selber als kategorisch, als unumstößlich bezeichnet hat. Es sind zwei, nämlich Kamma, heilsam und unheilsam. Also was heilsam ist, ist heilsam, was unheilsam ist, unheilsam. Und die vier edlen Wahrheiten. Auf diese zwei Kategorien lassen sich all diese Aussagen über möglich und unmöglich zurückführen. Bei einem Buddha kommt natürlich die Allwissenheit noch dazu, dass er alle Dinge, die er wissen möchte, Nyaya Dhamma, zu wissende Dinge, auch wissen kann, wenn er seinen Geist darauf ausrichtet. Eine weitere Aussage über möglich und unmöglich habe ich vorhin auf Pali rezitiert. Der sich nicht allein an Abgeschiedenheit Erfreuende wird sich das Merkmal des Herzens greifen. Das ist unmöglich. Oder man könnte auch übersetzen, ein solcher Fall findet sich nicht. Oder das entbehrt jeder Grundlage. Und umgekehrt, wenn sich jemand allein in Abgeschiedenheit erfreut, dass der sich das Merkmal des Herzens greifen oder festhalten könnte, diese Möglichkeit besteht. Und diejenigen, die vor zwei Wochen da waren, werden das vielleicht wiedererkennen. Das war die Lehrrede, die der ehrwürdige Damasi hat, der zu Besuch war, hier einen Gastvortrag gehalten hat, während ich auf Tudong-Wanderschaft war, hergenommen hat, um über Abgeschiedenheit zu sprechen. Ich habe nach meiner Rückkehr die Aufnahme gehört und habe mir gedacht, das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist genau das Thema, mit dem ich mich auf der Wanderschaft beschäftigt habe, eben diese Abgeschiedenheit. Ich habe mich da sehr gefreut, es ist richtig Piti in mir hochgekommen, als ich diesen Vortrag gehört habe, der so richtig lebendig und greifbar dann für mich war, gerade frisch zurück aus der noch größeren Abgeschiedenheit, als ich sie hier habe. Also dieses Selbstverständnis als Samana, als jemand, der seine innere Läuterung, den Weg zum Frieden, zum Mittelpunkt seines Lebens machen möchte, Abgeschiedenheit und die Tudong-Wanderschaft, das sind so die drei Eckpfeiler, worüber ich sprechen möchte. Ja, das Selbstverständnis. Als ich noch bei Lumpur Tongdeng war, hatten wir einen jungen Mönch zu Gast, der kam also herbeigewandert, der hatte, glaube ich, zwei Regenzeiten oder so und war auf der Suche nach einem Lehrer. Der hatte seinen Lehrer oder seinen Ordinationsgeber im Nordost-Thailand verlassen, weil er nicht zufrieden war, was dort so stattgefunden hat, hat einen Lehrer gesucht und weil er eben seine Ausbildungszeit noch nicht rum hatte, seine 5 Jahre, wurde er bei zwei verschiedenen Klöstern, die sehr streng auf sowas achten, nicht genommen. Und dann kam er schließlich bei uns irgendwann an. Und er war auch irgendwie ein bisschen auf der Suche nach seinem Selbstverständnis. Ich habe da eines Nachts oben bei dem großen Buddha auf dem Gipfel des Berges auf den noch warmen Fliesen meine Gehmeditation gemacht im Mondlicht. Und als ich dann fertig war und von diesem Sockel runterkam, wo die große Statue steht, bei Lumpur Tongdeng, kam er auf mich zu und fragte mich, Tanmetiko, woher weiß ich, dass ich ein Mönch bin? Das ist mir total reingefahren. Also ich wusste ganz genau, was er meint. Woher weiß ich, dass ich ein Mönch bin? Wir haben natürlich die Upasampada, die Ordinationszeremonie, die mehr ist als nur eine formale Aufnahme in den Orden für diejenigen, die empfänglich dafür sind. Diese Upasampada ist eine Verbindung, ein Anknüpfen an die Zeit des Buddha. Die Linie geht zurück bis zum Buddha, der war der Ordensgründer. Und das ist ein Segen für alle, die sich da einklinken können. Aber um sich da einklinken zu können, ist es notwendig, dass man seinen Platz als Samana irgendwie schon ein bisschen gefunden hat oder zumindest auf der Suche danach ist, irgendwie sowas in der Art. Also ich konnte ihm da keine richtige Antwort geben. Es hat so den Anschein, als ob dieses Samana-Sein etwas mit Loslassen zu tun hat. Also immer weniger Bedingungen, Gestaltungen haben, die den Platz definieren. Wenn ich Polizist bin, habe ich eine Uniform. Wenn ihm die Uniform geklaut wird, kann er noch so oft behaupten, ich bin doch Polizist. Ja, glaubt ihm dann unter Umständen keiner. Wir haben die Robe. Ich reflektiere öfter mal, wenn ich unter der Dusche stehe, wo ist der Mönch, wenn ich meine Robe nicht anhabe? Es gibt eine Lehrrede, die haben die Pilger, glaube ich, zu hören bekommen über diesen Universalherrscher, der dieses Rad dreht. Und die ganze Lehrrede beschreibt ausführlich seine Gestaltungen, sein Zubehör. Also er hat natürlich dieses Rad und dann hat er das kostbare Pferd, was fliegen kann, den kostbaren Elefanten, der fliegen kann, der hat die kostbare Lebensgefährtin oder Königin, die immer nach Sandelholz riecht und vor ihm aufsteht und den Kaffee ans Bett bringt und deren Glieder in der heißen Jahreszeit kühl sind und in der kalten Jahreszeit warm und lauter solche Sachen. Aber die Lehrrede ist sehr lang, beschreibt das alles sehr ausführlich und endet dann mit: Sieh einander, wie vergänglich diese Gestaltungen sind. Also, dass alles kaputt geht und alles verschwindet, wissen wir ja. Aber wo ist dieser Universalherrscher, wenn er sein Zubehör nicht hat? Wenn das vergangen ist. Das heißt, an dem Universalherrscher, an seiner Rolle, an seinem Selbstverständnis, an dem, was er ist, ist nichts, was auch nur ein bisschen beständiger wäre als sein Zubehör. Dennoch kann ich nicht sagen, ich definiere mich als jemand, der schon mal alles loslässt. Das ist alles irgendwie. Es scheint sowieso ein Widerspruch zu sein, ne? Loslassen und sich selbst definieren. Wir hatten in einigen Lesungen von Kuba Cantico und den anschließenden Diskussionen schon ein paar Mal das Thema, dass man, bevor man sein Selbst oder die Vorstellung, ein Selbst zu sein, loslässt, erstmal dieses Selbst auf heilsame Weise entwickeln muss. Wir haben in der mittleren Sammlung auch zwei Lehrreden, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Wie nehme ich mich selbst als Samana wahr? Wie nehmen andere mich als Samana wahr? Warum? Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich hier das Wort Samana mit Mönche übersetzt habe und das Wort Bhikkhus, den Unterschied habe ich schon erklärt. Also Bhikkhu ist jemand, der im Orden des Buddha ordiniert ist. Samana ist ein Teil der Bhikkhus. Aber es gibt auch Samanas außerhalb des Ordens. In Indien zum Beispiel, die mit Filzhaaren und rumlaufen oder halt auf ihre Art suchen oder nackt rumlaufen. Verschiedene andere Asketen in Indien, die auch als Samanas betrachtet werden, die also nicht irgendeine gesellschaftliche Rolle erfüllen, als Priester, irgendein Priesteramt ausüben oder sowas in der Art. Deswegen werde ich jetzt spontan das Wort Mönche wieder unübersetzt lassen, genau wie das Wort Bhikkhus mit Samanas, damit es ein bisschen deutlicher wird. Samanas, Samanas, ihr Bhikkhus, so nehmen euch die Leute wahr. Und wenn ihr gefragt werdet, was seid ihr, so behauptet ihr, Samanas zu sein. Da ihr als solche bezeichnet werdet und behauptet, solche zu sein, solltet ihr euch so üben. Wir wollen auf eine Weise praktizieren, die für den Samana angemessen ist, sodass unsere Bezeichnung zutreffend und unser Anspruch echt sein möge und dass die Dienste jener, deren Roben, Almosenspeise, Lagerstätte und Medizin wir benutzen, ihnen große Frucht und Nutzen bringen werden und dass unser Auszug in die Hauslosigkeit nicht umsonst, sondern fruchtbar und nützlich sein wird. Auf welche Weise, ihr Bhikkhus, praktiziert ein Bhikkhu, wie es für den Samana nicht angemessen ist? Solange ein Bhikkhu, der habgierig ist, die Habgier nicht überwunden hat, solange er Übelwollen nicht überwunden hat, Zorn, Rachegelüste, Verachtung, Anmaßung, Neid, Geiz, Betrug, Hinterlist nicht überwunden hat und falsche Ansicht nicht überwunden hat, solange praktiziert er nicht auf eine Weise, die für den Samana angemessen ist, sage ich, wegen seines Versäumnisses, diesen Schmutz für den Samana, diese Fehler für den Samana, diesen Abschaum für den Samana zu überwinden, die die Grundlage für eine Wiedergeburt in einem Zustand des Mangels sind und deren Resultate an einem unglücklichen Bestimmungsort erlebt werden müssen. Angenommen, die Waffe, die man Mataja nennt, an beiden Schneiden wohl geschärft, wäre mit einem Sangati umschlossen, mit einer äußeren Robe umhüllt. Ich sage, dass der Auszug in die Hauslosigkeit eines solchen Bhikkhus damit vergleichbar ist. Zweischneidige Waffe, mit der man sich selber und andere verletzt. Eben durch diese unheilsamen Eigenschaften, Habgier, Zorn, Übelwollen und so weiter. Ich sage nicht, dass der Samana-Status bei einem Sangati-Träger allein schon durch das Tragen der Sangati zustande kommt. Bei einem Nacktasketen nicht allein durch Nacktheit und so weiter, die ganze Liste bis zum Filzhaar-Asketen nicht allein durch das verfilzte Haar zustande kommt. Das sind genau diese äußeren Bedingungen, diese äußeren Gestaltungen, dieses Zubehör, mit dem man eine Rolle definieren kann. Das Sangati ist etwas, was den Samana im Orden des Buddha kennzeichnet. In anderen religiösen Traditionen in Indien gab es das anscheinend nicht, auch außerhalb Indiens. Sangati ist das, was auf der Statue von Lumbu Manda über die Schulter hängt und was wir an den Mondtagen auch immer über unsere Schulter tragen. Das ist die doppellagige Robe, die Winterrobe sozusagen. Das ist das Sangati. An der Stelle möchte ich mich bei den Lesern der ersten Auflage dieser Übersetzung entschuldigen, weil ich das da mit Fetzenrobe übersetzt habe. Das heißt einfach Sangati. Das ist, würde den springenden Punkt verpassen, weil es eben Fetzenroben in anderen Traditionen auch gibt, aber eben keine Sangatis. Aber als ich die erste Auflage damals übersetzt habe, konnte ich noch nicht genügend Pali, um mich über eine vorhandene Übersetzung von Bhikkhu Bodhi ins Englische hinwegzusetzen. Also ich habe das auch als Sangati gelesen, aber mir gedacht, naja, wenn der das mit Fetzenrobe übersetzt, dann wird es schon irgendwie stimmen. Aber inzwischen habe ich doch etwas mehr Selbstvertrauen in der Richtung entwickelt. Ja, wie ist man dann eben ein Samana? Wenn irgendjemand aus einer adeligen Familie, einer Brahmanenfamilie, Händlerfamilie oder Arbeiterfamilie von zu Hause fort in die Hauslosigkeit zieht, und nachdem er dem Dhamma und der Disziplin, die vom Tathagata verkündet werden, begegnet ist, liebende Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut entfaltet und dadurch inneren Frieden erlangt, dann praktiziert er aufgrund dieses inneren Friedens auf eine Weise, die für den Samana angemessen ist, sage ich. Also er praktiziert so, wie es für einen Samana angemessen ist, aber er sagt dann, der Buddha sagt dann am Schluss noch, wenn irgendjemand fort in die Hauslosigkeit zieht und dann hier und jetzt durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft in die Gemütsbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfrei ist, eintritt und darin verweilt, so ist er bereits ein Samana aufgrund der Vernichtung der Triebe. Also da ist dieser innere Frieden, diese Stillung noch eben bis zum Kulminationspunkt hochgetrieben. Vernichtung der Triebe, das heißt, der kann von liebender Güte, Mitfreude und so weiter gar nicht mehr abweichen, weil das Gegenteil dazu in ihm nicht mehr vorhanden ist. Aber eben die Praxis dieser vier Brahma-Viharas, die wir vorhin auch gechantet haben, Metta, Sahagatena, Cetasa, ist die Praxis eines Samana. Es gibt noch eine andere Lehrrede, das ist genau, das war jetzt die Nummer 40. Und in der Nummer 39, da steht dann drin, jemand ist ein Samana, der Schamgefühl entwickelt, der geläutertes Verhalten in Körpersprache und Geist entwickelt, geläuterte Lebensweise, seine Sinne kontrolliert, sich beim Essen mäßigt, wenig schläft, Achtsamkeit entwickelt, die Hindernisse zum Schweigen bringen, die Jhanas entfalten und das dreifache Wissen, also von früheren Geburten, von Wiedererscheinen der Lebewesen und das Wissen von der Vernichtung der Triebe, also völlige Befreiung. Also ein zur Ruhe kommen, ein Loslassen. Und bei diesem Tudong, bei meiner Wanderschaft, habe ich als allererstes losgelassen, ich bin ein Tudong-Mönch. Ich gehe jetzt auf Tudong-Wanderschaft, weil mein erster Versuch war Ende Mai, da bin ich losgelaufen, habe in einer Höhle übernachtet, im Steinachtal, und bin aufgewacht, also nicht im Regen, ich war ja in der Höhle, aber es hat in Strömen geregnet und die Temperatur ist aufgrund eines arktischen Tiefs auf 3 Grad abgesunken und ich habe gesagt, nee, das bringt's nicht. Bin wieder zurückgekommen, habe dann also von dem Samana auf Tudong-Wanderschaft erstmal loslassen müssen. Der Grund, warum das hilfreich sein kann, seinen Platz als Samana zu finden, auf der Suche zu sein, woher weiß ich denn, dass ich ein Mönch bin, Samana bin? Warum da die Wanderschaft hilfreich ist, kann ich kurz erklären. Es gibt verschiedene Zwecke dieser Tudong-Wanderschaft, die in den Schriften genannt werden. Einmal wenig Wünsche zu haben, Zufriedenheit, dann Saleka, was ich meistens mit Selbstentsagung übersetze. Ich habe da mal einen Vortrag darüber gehalten. Es heißt wörtlich, sich selbst polieren, also an sich selber arbeiten, seine rauen Kanten, seine Trübungen abraspeln sozusagen. Interessant, diese Selbstentsagung als Mittel der Selbstfindung erstmal. Aber es ist ja kein Widerspruch. Ich muss erstmal mein Selbst, mein Ich, meine Rolle heilsame Weise entwickeln. Dann ist Non-Socializing und Abgeschiedenheit. Da haben wir es wieder. Aufbringen von Energie und spezielle Verwendungszwecke. Am ersten Tag habe ich mich mit dem Auto dahin bringen lassen, wo ich auf meinem ersten Versuch umgedreht bin. Das ist etwa 12 Kilometer von hier, Grafengeheig. Bin dann von da aus losgelaufen. Erstmal steil bergab in das, wie heißt das, Lautenbachtal. Viel Wald und das Bergablaufen hat es mir erstmal in die Knie gefahren. Habe ich dann meine Sorgen, Befürchtungen beobachten können. Wir gehen ja in die Abgeschiedenheit, um das Merkmal des Herzens festhalten zu können, wie Ajahn Damasia so schön in seinem Vortrag erklärt hat. Und es war dann da auch deutlich, dass ich da ein bisschen Abstand dazu haben konnte. Also der Knieschnackler wurde dann über die Tage besser, durchs Training, auch der Rücken gekräftigt, durch den Rucksack, war ganz gut. Bin dann in Pressig in eine Kirche gegangen. Ich wollte da mal den Vergleich haben, die Stille des Waldes, die ja nun nicht so ganz ruhig ist. Man hat ja die Vögel, die ja jede Menge Lärm machen unter Umständen. Und dann diese Stille in der Kirche, so eine ganz alte mit einem Netzgewölbe. Es war Sonntagnachmittag, kein Mensch in der Kirche. Hab dann da drin meditiert. Indem ein Bhikkhu nicht auf die Wahrnehmung Dorf achtet, nicht auf die Wahrnehmung Menschen achtet, so achtet er auf die Singularität, die von der Wahrnehmung Wald abhängt. Sein Herz dringt in jene Wahrnehmung Wald ein und erlangt Zuversicht, Beständigkeit und Entschlossenheit. Er versteht so, was immer es an Störungen geben mag, die von der Wahrnehmung Dorf abhängen, jene sind hier nicht gegenwärtig. Was immer es an Störungen geben mag, die von der Wahrnehmung Menschen abhängen, jene sind hier nicht gegenwärtig. Es ist nur dieses Ausmaß an Störung gegenwärtig, nämlich die Singularität, die von der Wahrnehmung Wald abhängt. Er versteht, Dieses Feld der Wahrnehmung ist leer von der Wahrnehmung Dorf. Dieses Feld der Wahrnehmung ist leer von der Wahrnehmung Menschen. Es ist nur diese Nichtleerheit gegenwärtig, nämlich die Singularität, die von der Wahrnehmung Wald abhängt. Das ist eigentlich schon eine Antwort darauf. Bei der Suche nach einer Antwort auf was bin ich als Samana, schaue ich hin und wieder auch mal über den Gartenzaun in andere Traditionen. Was mich immer sehr fasziniert, ist, wenn Leute ihr Ding einfach ernsthaft machen, auch wenn es nicht mein Ding ist. Zum Beispiel mal einen Film gesehen über so die Gambaras, das ist eine Sorte von den Jain-Asketen, die tatsächlich nichts haben. Die haben einen Wasserkessel, so ein Wedel und sonst nichts, also nicht mal Rom. Keine Schuhe, nichts. Und laufen so durch Indien, gibt nicht viele von denen. 200 ungefähr insgesamt noch. Jemand, der wirklich sein Zubehör extrem reduziert hat. Aber wie wir schon verschiedentlich bei Vorträgen ja auch schon gehört haben, Anhaftung kann ich nicht überwinden, indem ich die Objekte meiner Anhaftung loswerde. Es ist eine innere Einstellung. Ich kann auch noch an meditativen Zuständen anhaften, wo ich nichts mehr habe, nichts, keine Sinnesobjekte mehr notwendig habe, um meinen Platz zu definieren. Ich habe auch einen Film über die Kartäusermönche gesehen, hat mich auch sehr fasziniert, wie die so leben, auch ziemlich nicht wischiwaschi, also schon entschlossen. Und habe mich da eben gefragt, ob das in so einem Klostergemäuer denselben Effekt auf die Geistesruhe hätte, wie jetzt im Wald rumzusitzen, wo es ja manchmal nicht so ruhig ist. Und diese Wahrnehmung Menschen, diese Wahrnehmung Dorf, die etwas mehr verzweigt ist, selbst in so einem ganz ruhigen, in so einer ganz ruhigen Kirche, kein Mensch da. Aber es eignet sich nicht ganz so gut dafür, zu einer Einheit zu verschmelzen, zu einer Singularität. Wald, obwohl da so viele verschiedene Dinge sind, da ist nichts da, was von Menschen gemacht wurde. Gut, also unser Wald ist jetzt, gibt so Wanderwegweiser und die Forstwege sind von Menschen gemacht, aber ich habe genau darauf geachtet, weil ich eben diesen Unterschied wissen wollte. Und tatsächlich fand ich den Wald trotz allem friedlicher. Und in der Zeit, in dieser Woche war es extrem heiß und so gewittrig. Sehr viele blutsaugende Insekten unterwegs. Und trotzdem war es einfacher, so im Augenblick zu ruhen, als jetzt in dieser alten Kirche. Alte Kirchen haben eine tolle Atmosphäre, ganz, ganz klar. Ich habe da auch prima meditiert. Aber es war nicht dasselbe. Es war diese Störung von der Wahrnehmung Menschen da oder stärker da. Also ich habe da genau darauf geachtet, um diesen doch subtilen Unterschied rauszukriegen. Beim Gehen habe ich was ausprobiert, was ich in der Biografie von Lhunpo Lui gelesen habe, nämlich den Rhythmus der Schritte. Also nicht so die einzelne Empfindung, wie bei der langsamen Gehmeditation, weil mit Rucksack, man läuft da ein bisschen schneller als bei der Gehmeditation, sondern den Rhythmus als Meditationsobjekt herzunehmen. Also während des Wanderns wirklich so auf den Rhythmus zu achten. Und das hat echt ganz gut funktioniert. Also war besser als irgendwie irgendwelchen Gedanken nachhängen und in der Nase bohren oder sonst irgendwas. Am Abend war dann wieder Loslassen angesagt. Ich hatte mir ja vorgenommen, weil es im Frankenwald nun nicht so viele Höhlen gibt wie in der Fränkischen Schweiz, wo ich ja schon dreimal auf Tudong war, in entweder Leute zu fragen, aber das wäre ja dann schon wieder diese Wahrnehmung Dorf gewesen, oder mal so einen sozialen Tudong zu haben, mal an der Kirche zu fragen, einen Pfarrer, ob man da nicht irgendwo übernachten kann, habe ich auch schon mal gemacht in Neuseeland mit sehr gutem Ergebnis, sehr guten Erfahrungen, aber man ist dann schon wieder bei Leuten und dann redet man miteinander und so gut der interreligiöse Dialog ja auch ist, so wichtig der auch ist, aber da war es mir mehr nach Abgeschiedenheit der Sinn. Und auch dann auf der Karte so Schutzhütten sind da eingezeichnet. Und die erste Schutzhütte in der Nähe von Wallenfels stellte sich heraus, war gar keine Schutzhütte, sondern ein richtiges Wandererheim, wo man also auch sein Bier bestellen kann und Matratzenlager oder Zimmer. War die erste Nacht, habe ich dann im Freien verbracht, einfach im Wald. Das Wetter war ja gut. Am Morgen bin ich so zur selben Zeit, wie wir hier mal auf Binderbad gehen, nach Wallenfels gelaufen, habe meine Sachen alle da stehen lassen im Wald, ein Schild hingehängt. Dieser Rucksack gehört einem Mönch auf Wanderschaft, er enthält kein Geld und keine Wertsachen und wird auch gleich wieder abgeholt, dass ich den nicht mitnehmen musste. Was ich mitgenommen habe, war mein Sangati, weil das ist Vorschrift, dass man den nicht einfach im Wald liegen lässt. Aber nachdem es so warm war, habe ich den nicht angezogen, wie es in Thailand in manchen Klöstern gemacht wurde, wo man dann die normale Robe und den Sangati zusammen anzieht, sondern ich habe den in einer Umhängetasche dabei gehabt. Bin dann zum Supermarkt in Wallenfels gegangen, habe mich da vor den Eingang hingestellt und da schien die Sonne volle Kanne auf den Eingang drauf. Das einzige bisschen Schatten, was ich hatte, war der Schatten von diesem kleinen Häuschen, wo die Einkaufswägelchen drin sind. Und je später der Tag wurde, desto kürzer wurde der Schatten. Ich musste dann immer weiter. Am Schluss stand ich direkt vor den Einkaufswagen. Das hatte den Vorteil, dass mich niemand übersehen hat. Aber es war mir dann doch schon, es war mir ein bisschen unangenehm. Aber bin dann natürlich mal auf die Seite gegangen. Ich stand da erstmal sehr lange, dreiviertel Stunde, tat sich gar nichts. Und dann kam eine Frau, etwa ja, so 70 Jahre alt, ziemlich korpulent und fragt, was ich denn sammle. Sage ich, ja, ich sammle was zu essen für mein heutiges Almosenmahl und ich kann auch kein Geld annehmen. Okay, sagt sie und ist reingegangen, war ziemlich lange in dem Laden drin. Als sie wieder rauskam, da hatte ich inzwischen schon von einer anderen Frau dann Obst bekommen, die auch gefragt hat, was ich denn sammle. Und dann kam sie wieder raus und sagte, ach, sie habe ich jetzt total vergessen. Na, macht nichts, wir finden schon was. Ja, na, hatte ich so nach 1,5 Stunden hatte ich dann, ja, hat so in etwa gereicht und bin losgegangen Richtung Wald wieder. Ja, bin ich weit gekommen. Da hielt dann also mit quietschenden Reifen vor mir ein Auto. Da ist er ja, ich habe sie gar nicht mehr gesehen. Waren Pärchen drin, die auch schon beim Dalai Lama waren und die haben mir dann noch was gegeben. Konnte mir was raussuchen, sollte mir was raussuchen aus dem Kofferraum. Die wollte mir erst Nutella geben. Ob ich dann auch Nutella esse, sage ich ja, aber kein 500-Gramm-Glas, das schaffe ich bis Mittag nicht mehr. Eine Gurke gekriegt. Ja, dann wollte ich weiter und dann hielt das nächste Auto. Ich habe sie im Fernsehen gesehen. Das war der Erste, der das gesagt hat. Und dann in einer Seitenstraße lauerten welche, die haben da geparkt. Haben gedacht, ich komme da vorbei, weil sie haben uns auch im Fernsehen gesehen. Und dann kam ich also schwer beladen dann bei meinem Rucksack an und habe dann auch noch Obst übrig gehabt, was ich dann später verschenkt habe. Das Wort Tudong kommt von dem Wort Dutanga. Das sind 13 asketische Zusatzübungen, die man freiwillig auf sich nimmt und lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen. Die erste ist die Beschränkung bei den Roben. Und da wird dann auch schon klar, warum auf Tudong gehen und Dutanga miteinander verwandt ist. Denn diese Übungen, zum Teil muss man sie zwangsläufig machen, wenn man auf Wanderschaft ist. Zum Beispiel kann ich nicht so viel Roben mitnehmen. Also Unterrobe zum Beispiel oder also normalerweise drunter haben oder Socken oder irgendwas. Also gerade bei so, wenn es kalt ist, ja, braucht man ein bisschen mehr oder wenn es warm ist, braucht man vielleicht was zum Wechseln, weil die eine Robe durchgeschwitzt ist und so. Das ist also da die Beschränkung, die wir hier im Kloster nicht so haben. Es gibt eine Lehrrede, wo der Charakter dieser Zusatzübungen sehr deutlich erklärt wird, dass das eben zeitweilige Übungen sind und nicht etwas, was man zeitlebens auf sich nimmt. Da erwägt ein Bhikkhu, während ich nach dem für mich angenehmen lebe, nehmen unheilsame Geisteszustände in mir zu und heilsame Geisteszustände nehmen ab. Aber wenn ich mich in dem bemühe, was schmerzhaft oder unangenehm ist, nehmen unheilsame Geisteszustände in mir ab und heilsame Geisteszustände nehmen zu. Wie wäre es, wenn ich mich in dem bemühte, was unangenehm ist? Er bemüht sich in dem, was unangenehm ist. Während er dies tut, nehmen unheilsame Geisteszustände in ihm ab und heilsame Geisteszustände nehmen zu. Zu einem späteren Zeitpunkt bemüht er sich nicht in dem, was unangenehm ist. Warum? Der Zweck wurde erfüllt. Angenommen, ein Pfeilschmied erwärmte und erhitzte einen Pfeilschaft zwischen zwei Flammen, um ihn gerade und formbar zu machen. Dann würde er ihn zu einem späteren Zeitpunkt nicht noch einmal erwärmen und erhitzen, um ihn gerade und formbar zu machen. Warum ist das so? Der Zweck wurde erfüllt. Jetzt kommt das Aber. Wir haben auch andere Lehrreden, wo zum Beispiel der Buddha einen seiner Top-Schüler, den Mahakassapa, gefragt hat, hör mal, warum ernährst du dich nur von Almosenspeise? Warum lebst du im Wald allein, hast nur Fetzenroben? Du bist doch schon längst Arahant, du bräuchtest das ja gar nicht mehr. Was sagt er? Es ist für mich angenehm. Und zweitens ein Beispiel, ein Vorbild für spätere Generationen. Also es gibt durchaus auch Gründe, das eben lebenslang zu machen. Beschränkung beim Essen, zum Beispiel sich nur von Almosenspeise zu ernähren, das war jetzt auch zwangsläufig, weil ich habe eben, wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich jetzt nicht hierher in den Dana-Raum auf mir was holen können. So wie es hier ist, wenn wir hier auf Almosenrunde nichts bekommen, dann hat irgendjemand für uns schon gekocht. Oder das sogenannte von Haus zu Haus gehen, das methodische Vorgehen beim Almosengang. Man geht dort, wo man nicht weiß, wo man was kriegt. Und das ist eigentlich etwas, was wir auch hier versuchen, noch so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Wenn wir Donnerstag nur die Treffpunkte abklappern würden, also dann wären wir in 20 Minuten fertig und hätten fast das Gleiche, als wenn wir uns dann noch eine halbe Stunde in die Maximilianstraße stellen. Aber das ist eben genau das, was das ausmacht. Da fehlt zwar ein bisschen der Nervenkitzel, also die Ungewissheit, kriege ich denn überhaupt was? Aber so das, ja, was uns auch immer sehr berührt, wenn Leute dann spontan kommen. Und auf so einer Wanderschaft hast du eben nur spontane Spender, auch wenn die uns im Fernsehen schon gesehen haben. Dann kommt nur eine Mahlzeit, bietet sich auch an, machen wir hier aber auch überwiegend. Und dann das sogenannte Essen aus der Schale und das Verwerfen späterer Nahrung, was nun verschiedene Interpretationen dazu gibt. Zum Beispiel, dass man nicht mehr annimmt, als in die Schale reinpasst. Oder dass man sich hier im Dana-Raum nicht mehr nimmt, als man essen kann. Das wäre so diese Beschränkung. Aber wie gesagt, das ist keine Ordensregel, das ist eine zusätzliche Verpflichtung. Wir hatten auch schon einen Mönch hier zu Gast, Krujanton, der sehr kritisch war, mehr zu nehmen, als was in die Almosenschale reinpasst. Aber der hat dann sehr schnell verstanden, dass wir, wenn wir am Donnerstag auf Almosenrunde gehen, dass da sehr viele Menschen uns was geben möchten und die enttäuscht werden, wenn wir sagen, nee, meine Schale ist voll, Schluss. Die Tudong-Übungen zur Unterkunft, also das Aufenthalt im Wald, selbst bei uns in den Hütten, gilt bereits als eine Zusatzübung unter einem Baum im Freien. Das hatte ich auf meiner Wanderschaft jetzt auch. Und dann Leichenfeld habe ich in Thailand schon gemacht, also Begräbnisstätte oder Verbrennungswald oder sowas. Aber hier in Deutschland habe ich mich noch nicht getraut, da irgendwie auf einem Friedhof zu übernachten. Also nicht wegen der, weil es da irgendwie spuken würde, oder, sondern weil da vielleicht irgendwelche Leute dann ein Problem damit hätten. Ja, den Elementen ausgesetzt zu sein, das war auch eine ganz elementare Erfahrung. Wie ich schon sagte, die Hitze, diese Bremsen. Es war zu heiß, als dass ich mich hätte unter mein Moskitonetz setzen können in den heißen Stunden, so 15 Uhr, 14, 15 Uhr. Es war also nicht so leicht, dann im Wald einen Platz zu finden, wo Schatten ist, wo ein bisschen Wind geht, um die Viecher ein bisschen wegzuhalten. Und ich habe dann halt an dem Nachmittag dann mich in so einen Platz verzogen, der nicht so optimal war, aber dann meditiert bis 17 Uhr. Also es ist schwierig, mal abzuhängen, mal eine Pause zu machen. Ja, und dann bin ich von dem Berg runtergelaufen nach Steinwiesen, heißt der Ort. Was so heiß, alle Leute waren in ihren Häusern, hatten die Rollos runtergelassen und ich brauchte dringend Wasser, weil da, wo ich war, gab es keins und ich hatte nichts mehr. Und dann sah ich eine offene Terrassentür, wo sich Leute unterhalten haben, habe ich gehört, habe ich reingerufen. Hallo, könnte ich von Ihnen ein bisschen Leitungswasser haben? Und eine leere Flasche hingehalten. Was, Leitungswasser wollen Sie? Sie kriegen Mineralwasser. Ich habe Sie im Fernsehen gesehen. Ja. Ich habe mich dann gefreut, schwimmen zu gehen in der Talsperre, Mauthaus-Talsperre. Ich kam dort an, war wieder loslassen angesagt, weil nämlich man da weder schwimmen kann noch darf. Also das ganze Ding ist so angelegt, dass man da gar nicht ans Wasser rankommt. Das ist nämlich eine Trinkwassertalsperre und da darf man auch nicht schwimmen, man darf auch nicht den Weg verlassen. Und die ganzen Bäche, die rechts und links reinkommen, sind auch so verbaut, dass das geradezu halsbrecherisch ist, wenn man da sich Wasser zapfen will. Ich brauchte Wasser, ich habe es dann noch geschafft, verbotenerweise, weil man die Wege nicht verlassen darf. Also mit Schwimmen war nichts. Dafür bis 21.30 Uhr, so alle 5 Minuten, surr, surr, surr, kam dann Rollschuhfahrer vorbei, weil der Weg um den See ist geteert. Fahren sie also gerne Rollschuh. Ist das, wenn sie schon nicht schwimmen dürfen, die Leute. Am nächsten Morgen bin ich zurückgelaufen nach Steinwiesen. Das war mein längster Binderbad, glaube ich, in meiner Mönchskarriere. Also hin und zurück 15 Kilometer. Da auch einen weiteren Rekord aufgestellt, also für Deutschland jedenfalls. Nach 4 Minuten kam der Notarzt von Steinwiesen. Also nicht, weil es mir schlecht ging, sondern der hat sich da sein Feschbar geholt und hat gesagt, ey, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ja, später kam dann einer, da hast du was für deine Brotzeit. Und als drittes kam dann die Marktleiterin, sie können da fein nett stehen. Habe ich meine Schale gedeutet und gesagt, schauen Sie mal, das ist doch Ihr Umsatz. Wie? Ja, aber sie können hier fein nett stehen. Dann gedacht, eine verhältnismäßig leichte Übung im Vergleich zur Säge. Elke, weißt du, was ich meine? Das Gleichnis von der Säge. Ja. Ja, also haben wir gedacht, wenn mich jetzt Banditen in Stücke sägen würden, dann müsste ich nach der Lehre des Buddha trotzdem noch einen friedvollen, ausgeglichenen Geist bewahren. Also wenn die sagt, sie können da für nicht stehen, ist das eine relativ leichte Übung. Also ich habe da wirklich, war dann ganz gelassen. Was ein bisschen geholfen hat, war, dass ich schon genug zu essen hatte. Ja, dann bin ich dann noch am Nachmittag dann weitergelaufen an dem See entlang und habe dann bin dann wieder nochmal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, weil ich dann nämlich eine Stelle gefunden habe, die war 10 Meter vom Weg entfernt. Da war es ein bisschen eine Brise, schattig, und da habe ich mich erstmal hingelegt. Und dann kamen Leute, sag mal, ist der abgestürzt? Okay. Nein, ist alles in Ordnung. Es ging so ein bisschen den Hang runter, also wirklich nicht tief und nicht steil. Ja. Da habe ich mich halt hingesetzt, gut, genug gelegen, meditiert. Oh, davon ist frei verboten. Aber naja, das Nächste, ich habe es nur gehört. Wir haben weiter am See hochgelaufen. Der oberste Teil dieses Stausees war der ehemalige Floßteich. Ein Schild steht dran, dass früher hier die Leute gerne gebadet haben, die Nordhalbener. Aber jetzt ist es natürlich verboten. Und dann bin ich weitergelaufen, wo nur noch dieser Bach war. Und da stand ein Schild. Ja, hier war früher eine Mühle, die Fichterer Mühle. Und kurz bevor der Stausee da gebaut werden sollte, ist die aus ungeklärten Gründen plötzlich abgebrannt. Weil das war nämlich ein Ausflugslokal. Und die Genehmigung zum Wiederaufbau wurde nicht erteilt, wegen des Stausees eben. Habe ich mir gedacht. Ja. Ich sage jetzt nicht, was ich mir gedacht habe, aber ihr wisst es ja selber. Und da war genau eben so eine schöne Hütte. Aber selbst dort oben ist es noch verboten, an den Bach hinzugehen. Also ich habe dann wirklich, da wurde schon langsam dunkel, unter einer Brücke, wo mich keiner sehen konnte, habe ich mich da ein bisschen frisch gemacht und mir Trinkwasser gezapft. Das löschen wir dann nachher raus, dass ich dann keine Schwierigkeiten habe. Frühalmosenrunde nach Nordhalben. Mir wurde vorher schon gesagt, dass der Ort ein Problem mit der Altersstruktur hat. Also das Durchschnittsalter dürfte so bei um die 70 sein. Also da gibt es keine Jobs. Irgendwie ist der Ort am Sterben, wie der Klaus sich ausgedrückt hat. Und ich war dann erst in einem Supermarkt, da war absolut nichts los. Hatte einen sehr schönen Platz, schattig war es, eine leichte Brise und direkt am Eingang, aber es kamen keine Leute. Und dann bin ich in den Ort runtergelaufen, habe mich neben der Bäckerei, also eine Dreiviertelstunde im Supermarkt, nichts passiert, bin ich in den Ort, stand neben der Bäckerei. Da kam einer, so drahtiger, um die 50, so, der so Werbezeitungen austrägt und so ein Wägelchen hinter sich hergezogen hat, hat mich auf Russisch angequatscht. Sage ich, ich kann kein Russisch. Sagt er, ja, das ist Russisch. Und hatte schon verstanden, dass ich da um Almosen stehe. Und naja, das ist sowieso viel besser, wenn ich nichts zu essen kriege, weil bei der Hitze ist es sowieso schlecht, was zu essen. Ich hatte eine passende Antwort. Ich habe es ihm nicht gesagt. Ich sage es auch jetzt nicht. Aber kurz darauf kam dann einer und sagte, wo bist denn du her? Sag ich ja aus Stambach, aus dem buddhistischen Kloster. Ja, Muthodaya. Und hat mir was zu essen geholt. Bin dann von Nordhalben abgestiegen ins Rodachtal und von da aus dann an dem Tal entlang nach Thüringen eingewandert. Und wirklich das Naturschutzgebiet Jägersruh, wenn ihr mal eine Tageswanderung machen wollt, kann ich sehr empfehlen. Es ist wunderschöner Wald, wunderschöner Mischwald. Und dann kam ich an einen Floßteich. Und an dem Floßteich war kein Schild, dass man da nicht reinspringen darf. Und da stand diese Bank im Schatten und ein bisschen Wind ging und hat diese Bremsen vom Leib gehalten. Und da habe ich dann den Nachmittag verbracht. Angenommen, es gäbe einen Teich mit klarem, angenehm kühlem Wasser, durchsichtig mit sanft ansteigenden Ufern, reizvoll, wenn ein Mann ausgedörrt und erschöpft von der Hitze, müde, ausgetrocknet und durstig daherkäme, würde er beim Teich angelangt seinen Durst und seine Überhitzung löschen. Also genauso war das da auch. Bin dann weitergewandert auf den Höhenrücken des Schiefergebirges, Rodacher Brunn, zu einem Berg namens Vogelsberg und da war dann wieder so eine Unterkunft. Und das Bemerkenswerte war, ich habe, als ich Nordhalben verlassen habe, bis zum nächsten Morgen auf Almosenrunde keinen Menschen gesehen. Nichts. Ich bin etwa ja, über 15 Kilometer gelaufen und ich habe keinen Menschen gesehen. Nicht mal vom Weiten. Vorne oder auch von hinten, wenn kein anderer ist zu finden, ganz besonders wird zum Wohle dem, der wohnt allein im Walde. Auf geht's, alleine gehe ich zum Walde, den der Buddha pries, ein Wohl für den, der einzeln weilt, dem Bhikkhu, der entschlossen ist. Das war es aus den Theragatas, die Verse der erwachten Mönche des Buddha. Aber vielleicht kennt ihr die, will ich jetzt nicht zitieren, die Lehrrede Angst und Schrecken oder so ähnlich heißt die, Bayabhera-Sutta, wo der Buddha sagt, jemand, diese entlegenen Lagerstätten im Walde, da könnte man den Verstand verlieren, wenn man kein Samadhi hat, wenn man keine Sammlung hat. Und ich habe mich so ein bisschen an den Film noch ein Tom Cruise-Film Vanilla Sky erinnert, falls ihn jemand gesehen hat. Also, es ist schon länger her bei mir auch, weil ich jetzt die Filme nicht mehr gucke. Wo der in der Stadt, also, das hat er dann irgendwie, was hat er sich eingebildet. Er geht früh zur Arbeit in New York oder was, geht aus dem Haus und kein Mensch da. Also, er fährt durch eine leere Stadt. Da stehen Autos, aber es ist kein Mensch zu sehen. Und dann hat er halt die Panik gekriegt. Und an den Film musste ich ein bisschen denken, wo ich da ja, rund um die Uhr keinen Menschen gesehen habe. Das war ja nun den Rennsteig überquert, das ist also ein bekannter Wanderweg. Da sind schon Leute unterwegs, habe niemanden gesehen. Die Hütte, die war dann etwas kleiner, als ich es gewohnt war von den Tagen zuvor. Und auch etwas versifft, da haben sie wohl, ja, waren auch Glasscherben und hat so ein bisschen nach Bier gerochen, habe da erst ein bisschen sauber gemacht. Und das ist eine weitere Tudong-Übung, dass die Zufriedenheit mit jeder Lagerstätte. Und da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, was so damit gemeint ist, weil in meiner Hütte bin ich wunderbar zufrieden. Aber ob das eben jetzt eine asketische Übung ist, mit meiner Hütte zufrieden zu sein, die ich ja selber gebaut habe oder eben mitgestaltet habe, ist die Frage. Und dann haben wir gedacht, naja, das ist auch so eine Übung, die man halt nur auf der Wanderschaft wirklich ausüben kann, wo man dann keine Wahl darüber hat, wie diese Hütten gebaut sind. Und jetzt kommt also der Fototeil, wo eben verschiedene Hütten drauf sind, in denen ich gewohnt habe, die also wirklich sehr unterschiedlich sind von der Qualität her. Also mein erster Almosengang in Thüringen. Kopfsteinpflaster. Also, habe richtig achtsam laufen müssen, bin erstmal ins Stolpern gekommen. Und dann an dem Supermarkt. Ich war in der prallen Sonne. Es war irre heiß. Dann, ich stand im Schatten unter einem Baum, etwa 50 Meter von dem Eingang entfernt. Dazwischen noch ein Parkplatz. Dann hat dann irgendwie ein älterer Herr ein Auto, ein eingeparktes Auto angefahren und wollte wegfahren. Und ein anderer hat es gesehen und da gab es eine Riesenszene auf dem Parkplatz wegen Fahrerflucht. Und dann kam ein holländischer Lastwagen, ein Riesen, so mit Aufleger oder wie man das sagt, und parkte noch vor mir. Dachte ich mir, also die Chancen jetzt was zu essen zu kriegen sind äußerst mager. Ach ja, und dann kamen noch zwei Herren, so etwa in meinem Alter, mit Bierflaschen in der Hand, Alkoholfahne und haben mich angeblubbert und dachte, naja, jetzt kommt kein Mensch, gibt mir irgendwas. Da stand ich auch, ja, eine Dreiviertelstunde ungefähr, nichts passierte. Und dann ist genau das passiert, was Ajahn Damasia in seinem Vortrag erwähnt hat, nämlich wer in der Abgeschiedenheit ist, hat viel bessere Chancen, das Merkmal seines Herzens zu erkennen, also den Zustand seines Herzens zu erkennen. Und zwar hat die Nonne, Schwester Mudita, mir mal gesagt, Tanmetiko, auf Tudong, geh in den Osten. Die Leute sind da unheimlich aufgeschlossen, unheimlich offen. Und da kamen natürlich schwarze Gedanken in mir hoch. Ne? Dreiviertelstunde stand ich da, nichts ist passiert. Ich habe gedacht, na die, wenn du mal wieder siehst, was du was erzählen. Aber dieser Impuls aus Abneigung oder Zorn heraus, der war sowas von auf der Hand gelegen. Also der konnte mich nicht mitreißen. Ich musste da richtig lachen, ich musste richtig schmunzeln darüber, was da so an Gedanken hochkam. Und dann natürlich besteht die Möglichkeit, es auch loszulassen. Und kaum hatte ich losgelassen, kam so ein Rentner-Ehepaar und fragte, was ich denn sammle und mit irgendwie einem Geldstück in der Hand. Und dann sage ich, nee, ich kann nur was zu essen annehmen. Da hat dann die Frau gesagt, na, hol ihm doch ein paar Brötchen. Also das war jetzt mehr sächsisch. Ich weiß, dass meine Aussprache ist nicht ganz korrekt. Also aber so ähnlich klang es für mich. Ja, und kam dann mit ein paar Brötchen. Dann standen die da neben mir, eine kleine Ansammlung von älteren Leuten und haben da diskutiert. Und dann kam eine alte Frau mit einem Rollator und fragte, ob sie auch mit dem Geldstück. Sag ich, nee, ich kann nur was zu essen annehmen. Und wenn ich Ihnen eine Apfelsine gebe, da habe ich gesagt, das wäre wunderbar. Also das sagen wir nicht nur, wenn wir ein Leberkäsebrötchen angeboten bekommen. Ja, und dann wurden die anderen noch mit hinein verwickelt, weil sie das Netz nicht aufbekommen hatte und kein Messer hatte. Und dann, also es war richtig, ja, eine nette Szene, die sich da so entwickelt hat. Dann kam ein junger Mann, Buddhist, oder? Sag ich, ja, cool. Dann kam er kurz darauf mit einem halben Brot. Und dann, ja, eine etwas jüngere Frau ist an mir vorbei, schon wissend gelächelt. Die hat wahrscheinlich Westfernsehen geguckt, weil in MDR ist anscheinend der Film nicht gelaufen. Also da in Thüringen hat kein Mensch gesagt, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Und die hatten eben auch alle Geld und dann, das heißt, zeigt also, dass sie den Film nicht gesehen haben. Aber an diesem Tag, also ich war reich beschenkt, auch etwas beschämt über meine schwarzen Gedanken. Aber ja, es war wirklich so, wie Ajahn Damasia gesagt hat, das war so sichtbar, so ich habe niemanden gehabt, dem ich das hätte an den Kopf schmeißen können. Wenn wir unseren inneren Zustand niemanden auf niemanden projizieren können, niemanden drüber reden, sondern einfach allein sind, allein dem ausgesetzt sind, dann wird es immer, tritt es immer deutlicher hervor. Also von, ah ja, Saft habe ich auch noch bekommen, 2 Liter Saft und Wurst. innerhalb von 15 Minuten. Also 45 Minuten nichts und Viertelstunde später, ja, habe ich da abgebrochen und bin zurückgegangen. Dann auf den Rennsteig hoch und dann praktisch in Ost-West-Richtung gelaufen und selbst da waren nicht viele Leute unterwegs. Also selbst da war es ziemlich abgeschieden. Lumpo Mann, dessen Biografie ich ja gerade damit beschäftigt bin, das zu übersetzen und zu schreiben, hat seinem Schüler Lumpo Wirjang erzählt, dass er sich in der Regenklausur 1930 unbeschwert und erleichtert fühlte, auf dem Weg des Herzens bedeutende Verfeinerung erlangte, aus dem einfachen Grund, dass er alleine war. Er musste niemanden anleiten. Im Gespräch mit den Dorfbewohnern verstand er kaum ein Wort. Es handelte sich also um die bestmögliche Form der Abgeschiedenheit. Also ganz so extrem war es bei mir nicht. Das Härteste war der Dialekt da Richtung Steinbach. So Kronacher Variante von Oberfränkisch. Also das war, da musste ich schon ganz genau hinhören. Das war schwieriger als das Thüringerisch. So rief er sich eine Äußerung des ehrwürdigen Sariputta ins Gedächtnis. Kaya Viveka, die körperliche Abgeschiedenheit, ist die Voraussetzung für das Entstehen von Chitta Viveka, der Abgeschiedenheit des Herzens. Chitta Viveka wiederum ist die Ursache für das Entstehen von Upadhi Viveka, der Abgeschiedenheit von allen Vereinnahmungen. Dieser Punkt entsprach tatsächlich der Wahrheit. Und diese Dinge sollte man in seinem eigenen Inneren verstehen. Darüber zu reden ist leicht. Es umzusetzen steht auf einem anderen Blatt. Denn wenn man wirklich derartig echte Abgeschiedenheit erlebt, dann muss auch etwas Besonderes im Inneren entstehen. Er betonte allerdings, dass selbst diese Abgeschiedenheit zur Gewohnheit werden kann, wenn man zu lange darin verweilt. Egal wie abgeschieden das Umfeld auch ist, wenn wir uns lange Zeit dort aufhalten, entsteht die Auffassung, dass der Platz uns gehört. So etwas kommt im Herzen hoch, wenn etwas zur Routine wird. Wir sollten uns selbst prüfen und derartigen Verfall nicht zulassen, indem wir uns klar machen, wir halten uns zwar auf einem Berg im tiefen Wald, in einer Höhle auf, aber wenn wir uns dort aufhalten, bis Gewohnheit oder Routine daraus wird, dann ist es auch nicht anders, als ob wir in einem Dorf oder einer Stadt wohnen würden. Ist die Tudong-Wanderschaft heute noch so wie zur Zeit von Thanachan Man? Das fragt jetzt Lumpo Wirjang. Kann mir das jemand sagen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Manchmal gehen sie heute in Gruppen zu Hunderten auf Tudong, was eine Belastung und ein echtes Problem für die Dorfbevölkerung darstellt. Essen muss im großen Maßstab bereitgestellt werden. Keine Spur von Kaya Viveka, also körperlicher Abgeschiedenheit. Keine Spur von Einschränkung bei der Ernährung. Ist es etwa das, was beim Tudong-Gehen herauskommen soll? Es sei dahingestellt, ob es heute doch auch noch bessere Formen von Tudong gibt als die erwähnte Form von Tudong, einem Mittel zur Selbstdarstellung oder was sich sonst noch dahinter verbergen mag. Denn Tudong ist eigentlich eine wirklich gute Form der Suche nach Erlösung und wird zu echten Ergebnissen führen, falls es um der körperlichen Abgeschiedenheit willen geschieht und zur Einschränkung beim Essen. An dem Abend habe ich dann meine beste Hütte bezogen, das ist diese Blockhütte am sogenannten Grünen Band. Das heißt jetzt Grünes Band, früher hieß es antifaschistische Schutztodeszone oder so ähnlich. Also genau auf der Grenze, da wo der Minenstreifen und der Maschendrahtzaun und die Panzerstraße und all das, die Wachtürme. Das ist jetzt alles abgerissen und das ist jetzt ein 20 Jahre alter Wald. Und ein Gebiet, was jahrzehntelang ja praktisch nicht benutzt wurde. Und wirklich tolle Gegend. An dem Abend habe ich dann zum ersten Mal mein Moskitospray ausgepackt, weil die Bremsen waren dann unerträglich. Ordentlich Gift drauf gesprüht und das hat dann auch tatsächlich geholfen. Goyo Sipa. Und an dem Abend kam dann auch ein heftiges Gewitter. Ich glaube, hier hat es ja auch ordentlich gerumst in dem Tag. 3,5 Stunden. Da war ich sehr dankbar für die Hütte. Also, dass ich in der Hütte vom Vortag, da wäre ich ziemlich nass geworden. War eben nicht so solide gebaut. Die letzte der 13 Tudong-Übungen bezieht sich auf das Stetig-Sitzen. Stetig-Sitzen habe ich früher auch mal gemacht, mal eine Nacht durchsitzen. Da gibt es zwei Varianten. Entweder, dass man sich über einen längeren Zeitraum nicht hinlegt, nur sitzt, geht oder steht und dann im Sitzen auch schläft. Oder dass man eben mal für eine Nacht auf den Schlaf verzichtet und durchmeditiert. Habe ich jetzt auf dem Tudong nicht gemacht, einfach weil ich auch unterwegs war. Aber ich habe gemerkt, wie mein Schlafbedürfnis automatisch immer weniger wurde. Ich habe dann am Schluss noch 4,5 Stunden geschlafen, obwohl ich auch im Rucksack rumgewandert bin. Aber diese Singularität des Waldes, dieses immer mehr zur Ruhe kommen, dieses immer mehr Verschmelzen der Sinnesdaten zu einer einheitlichen Wahrnehmung Wald, hat eben dem Geist so viel Ruhe gegeben, dass nur noch der Körper abspannen musste. Der nächste Almosengang war in der Stadt Lehesten. Da habe ich nach 45 Minuten genug zu essen gehabt, obwohl es da gar keinen Supermarkt gab. Da gab es nur ganz normale Bäckerei und Lebensmittelladen. Dann einen Tagesausflug gemacht zu einem Monument, dem sogenannten Altvaterturm, gebaut von, die einen sagen, Vertriebenenverbänden, die anderen sagen Revanchistenverbände, also jedenfalls rechts, ziemlich rechts stehende Organisationen. Die haben dann im ersten Stock waren dann so Tafeln, große Marmortafeln außen angebracht. Wir klagen an, wo es also die Polen und die Tschechen haben sie angeklagt. Da haben wir gedacht, wer hat denn eigentlich angefangen mit dem Zweiten Weltkrieg? Aber in dem Monument wurde dann auch vergeben, und zwar unten in der Kapelle im Keller. Der Eingang gleich neben dem Männerklo. Da stand dann, Jesus lehrt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also da war dann das versöhnliche Element. In der Kapelle habe ich auch versucht zu meditieren, aber irgendwie war das nicht so der richtige Ort. Bin ich wieder in den Wald gegangen. Die Meditation auf dem Todesstreifen hatte schon auch eine besondere Qualität. Einmal die Metta, Mitgefühl mit den Opfern. Und dann auf der anderen Seite Metta, Mitgefühl mit den Opfern. Also den Tätern, die auch unser Mitgefühl verdienen. Erdelement wurde sehr dominant. Also nach der Singularität Wald kommt die Singularität Erde. Indem man nicht auf die Wahrnehmung Menschen achtet, nicht auf die Wahrnehmung Wald, achtet er auf die Singularität, die von der Wahrnehmung Erde abhängt. Sein Herz dringt in jede Wahrnehmung Erde ein, erlangt Zuversicht, Beständigkeit und Entschlossenheit. So wie die Haut eines Bullen frei von Falten wird, wenn sie mit 100 Nägeln voll aufgespannt wird, genauso achtet er nicht auf die Höhenrücken und Hohlräume der Erde, nicht auf die Flüsse und Schluchten, nicht auf die Landstriche der Baumstämme und Dornen, nicht auf Berge und unebene Gegenden, sondern nur auf Erde, Ausgedehntheit. Das ist der nächste Schritt. Also ganz so weit war es bei mir nicht, aber ich habe auch schon gemerkt, wie diese Waldwahrnehmung sich so langsam verändert. Ich habe dann auf diesem Streifen mir einen Platz gesucht, um den Tag zu verbringen. Es war auch nicht mehr so heiß nach dem Gewitter. Schatten und war weg von diesem Rennsteig, wo die Leute immer, also nicht immer, es sind ein paar Leute vorbeigekommen, aber ich wollte überhaupt niemanden sehen. Habe dann wirklich stundenlang da nicht allzu weit entfernt von der Hütte da im Wald gesessen und meditiert. Abends kam dann ein Radfahrer. Als ich dann zur Hütte zurückgegangen bin, habe also in dieser schönen Blockhütte 2 Nächte verbracht, habe mich gefragt, was sind Sie? Also auf Sächsisch. Also ich habe meine Robe nicht angehabt, aber meinen Sabon angehabt, wollte wissen, was ich bin. Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln, habe mir gedacht, naja, genau, das ist die Frage. Habe natürlich gesagt, bin ein buddhistischer Mönch auf Wanderschaft und so. Ja, ich habe Sie gesehen in Wurzbach auf Binderbart, aber er hatte gerade keine Zeit da gehabt. Und dann kam ein Postbote von der anderen Seite hochgefahren, auch mit dem Mountainbike. Hat mir ein bisschen was über seinen Job erzählt. Und den habe ich kaum verstanden. Nach der Arbeit komme ich raufgefahren, da herum ist fei schön. Und das war so dieser Kronacher, also der war ja nicht aus Kronach, sondern eben aus den Bergen, aber da so Kronacher Richtung. Ja, so am siebten Tag bin ich dann runtergelaufen nach Steinbach am Wald, hatte ein Bayern-Ticket für den Tag und bin dann nach Marktschorgers gefahren, aber nicht gleich ins Kloster gelaufen, sondern habe dann noch eine Nacht im Perlbachtal verbracht. Hier gleich, weil ich wollte einfach noch ein bisschen hinauszögern, den Wald nochmal genießen. Am achten Tag war ich dann zurück hier. Ja, wie nehme ich mich als Samana außerhalb des Klosters wahr, wenn ich mein Umfeld nicht habe, was mich definiert? Wie kann ich mich als Samana verhalten? Wie kann ich da auftreten unter anderen Leuten? Wie nehmen andere mich wahr? Auch wenn die kein Bayern 3 geguckt haben, die Mönche im Wald, wenn die den Film nicht gesehen haben. Ist das nur die Robe, das Sangati oder meine andere Robe? Aber auch so Fragen wie, wie könnte ich damit umgehen, wenn ich irgendwann mal nicht mehr in der Lage sein werde, meine kleinen Fluchten anzutreten und durch den Wald zu laufen? Das ist schon anstrengend, kein Geld zu benutzen und ja, bist halt den Elementen ausgesetzt, Almosengang. Denn Samana sein hat was mit Loslassen zu tun. Also dieses Rollenbild hat was mit Loslassen der Bedingungen zu tun, ein fortschreitender Prozess. Und Loslassen von Gesundheit, von Leben irgendwann auch. Also diesen Platz als Samana, den ich jetzt in diesem Leben habe, irgendwann loslassen, ist letztendlich die konsequente Weiterführung davon. Wie weit ist Abgeschiedenheit abhängig davon, dass ich diesen Platz hier verlasse? Oder ist körperliche Abgeschiedenheit, geistige Abgeschiedenheit, Abgeschiedenheit von Vereinnahmungen möglich, wenn ich hier bin? Also mit Sicherheit bedarf es der Bemühung, diese Abgeschiedenheit oder wie ein inzwischen entrobter Mönch mal gesagt hat, die kontemplative Haut zu retten. Eine gewisse Abschottung, auch wegen Fernsehen. Gestern war, ich habe jetzt nur nachgezählt, das neunte Kamerateam oder das neunte Mal, dass das Fernsehen hier war, in 5 Jahren. Zum Beispiel, indem wir kein Interesse haben, hier unbedingt eine tolle Zufahrtsstraße zu haben, was unser Bürgermeister gar nicht so recht verstehen konnte. Wenn wir den Wunsch nach effektiver Praxis haben, sollten wir nach Menschen im Umfeld Ausschau halten, die Sabbaya sind, praxisförderlich. Leute, die nicht stören und uns nicht die Zeit zur Meditation stehlen. Kurzum, Dorfbewohner, die nicht einfach hereinplatzen. Die Menschen in den Bergdörfern sind nicht so veranlagt, einfach hereinzuplatzen, wie es unter Stadtmenschen der Fall ist. Er sagte, also Lumpu Man, Leute, die so hereintrampeln, sind schlimmer als Rinder und Büffel. Sobald sie erfahren, dass sich der ehrwürdige Lungpo-Supermönch auf dem Berg niedergelassen hat, stürmen sie in Scharen dorthin. Und manche Lungpos haben noch eine Menge Kilesas, Herzenstrübungen. Sie fallen dem Ansturm zum Opfer und tragen noch ihren Teil dazu bei, indem sie Straßen durch den Wald schneiden, damit es für ihre Besucher noch bequemer wird, die aufgrund dessen immer zahlreicher hereintrampeln. Eigentlich ein ganz nettes Schlusswort. Diese Fragen, die ich am Schluss aufgezählt habe, ich denke, es ist nicht notwendig oder vielleicht nicht mal sinnvoll, endgültige Antworten darauf zu finden oder zu versuchen, die zu finden, sondern es ist viel sinnvoller und fruchtbringender, die Frage am Leben zu erhalten, sich damit weiterhin auseinanderzusetzen, genauso wie dass die Definition als Samana ja auch ein Prozess ist. Nicht irgendwelche Gestaltungen, die aufhören, weil sie vergänglich sind, sondern der Sinn, ein Samana zu sein, ist eben diese Gestaltungen, diese Bedingungen für das eigene Selbstverständnis immer mehr aufzulösen, immer mehr zu reduzieren. Das soll jetzt mal genügen. Evan. Und ich ertappe mich bei dem Gedanken. Und wo gehe ich nächstes Jahr hin? Meine. Das ist ja Sicher. Im Mai hatten wir ein Treffen hier mit den Mönchen aus dem Metta-Vihara. Da war das auch eigentlich das zentrale Thema Mönchsein in Europa oder so ähnlich, oder in Deutschland haben wir das genannt, und gab verschiedene einzelne Redebeiträge. Im Verlauf dieses Meetings hat sich schon herausgestellt, dass es eben den Samana gibt und den, jemand, der mehr so diese aktive in der Gesellschaft aktive Rolle für sich als das Mönch-Selbstverständnis hernimmt. Was ja in mir eine sehr große Dankbarkeit auch ausgelöst hat dafür, dass eben es möglich ist, hier als Samana zu leben. Nicht einem Bild des Retters der Menschheit hinterherlaufen muss, sondern erstmal schaut, sich selber zu retten, weil erst dann, wenn man selber auf zunehmend sicherem Boden steht, kann man auch anderen irgendwie weiterhelfen. Das ist meine Meinung dazu. Ohne jetzt irgendwelche anderen Herangehensweisen zu verurteilen, aber ja, ist schon, ich glaube, Ajahn Damasia hat es auch dann, habe mich mit ihm unterhalten, hat gesagt, das ist einmalig, also so ein Ort wie hier, zumindest in Deutschland. Das extremste Gegenbeispiel habe ich auch mal auf Tudong in Neuseeland kennengelernt, da war ich mit Ajahn Chandako in einem tibetischen Zentrum. Und da haben zwei westliche Nonnen gelebt und die eine hat gesagt, ja, ich bin hier als Putzfrau angestellt. Dafür stehe ich auf der Lohnliste bei dem Besitzer dieses Zentrums. So ein Geschäftsmann, der hatte dieses Zentrum gebaut und es gehörte dem. Und da hat sich zwei Nonnen angestellt. Die eine war Putzfrau, dafür hat sie dann da, weiß nicht, ob sie auch ein Gehalt hatte, aber Krankenversicherung und irgendwas zu essen. Ja, ist ja nun keineswegs so, dass wir hier nichts machen, dass wir nur meditieren oder gar Däumchen drehen. Aber die Vorstellung, das als Ware einzutauschen, dafür, dass ich was zu essen kriege und eine Krankenversicherung und eine Hütte habe und so, also davon doch weitgehend frei zu sein, das ist ein gutes Gefühl, dass das auch eben mitgetragen wird von den Leuten, die dieses Kloster unterstützen. Immer wieder ein Anlass zur Freude. Sammā sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi svākato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno bhagavato sāvaka-saṅgho saṅghaṃ